Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 19. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Gott segne dieses Wort. In Jesus Christus. In diesem Bibelvers hier aus dem Philipperbrief im 4. Kapitel lernen wir mehr, was in Jesus Christus bedeutet. Und Paulus schreibt hier an die Philipper, die Glaubensgemeinde dort, und man würde kaum glauben, also diesen Brief hat er geschrieben aus der Gefangenschaft im Gefängnis, aus dem römischen Gefängnis, und es ist so ermutigend, ja, und er beschreibt eben oder hilft den Glaubensbrüdern und Schwestern zu der Zeit und auch uns heute zu verstehen, was in Jesus Christus bedeutet. Also wenn er sagt, mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Gott segne dieses Wort. Dann bedeutet das eben, dass er, unser Herrgott, unser Jesus Christus, uns hilft und sich um unsere, das, was wir brauchen, ja, also die Grundbedürfnisse, was auch immer das ist, die gibt er uns, ja, und er hilft uns auch. Und wichtig ist zu verstehen, dass wir, die wir in Jesus Christus sind, angewiesen sind auf unseren Jesus Christus. Also wir ordnen uns Christus unter und wir versuchen Dinge und Situationen oft nicht in eigener Kraft zu bewerkstelligen oder gar ganz und gar nicht manipulieren, ganz und gar nicht. Wir ordnen uns Christus unter und suchen unseren Jesus Christus auf in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, in Wort und Gebet. Und Jesus hilft uns dann. Und wenn es heißt in Jesus Christus, dann gibt uns Jesus Dinge, also er wird uns keine Dinge geben, die unsere persönliche Beziehung mit ihm irgendwie behindern würde oder einschränken würde. Das würde er nicht tun. Das ist unser liebender himmlischer Vater, unser Jesus Christus. Das tut er nicht und das macht er auch nicht. Ja? Aber er ist nämlich primär, hauptsächlich daran interessiert, dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, mit Jesus Christus wachsen. Von jetzt bis in alle Ewigkeit. Ja, durch den Heiligen Geist besiegelt in unseren Herzen, von Christus Herzen zu unserem Herzen. Und wie gesagt, also ich ermutige euch hier zu verstehen, dass eben auch, ja, auch Schwierigkeiten und Situationen, die nicht einfach sind, ja, oder Hürden, Hindernisse, auch dazu da sind, um in unserer persönlichen Beziehung mit Christus zu wachsen. Und Jesus nutzt all diese Situationen aus, um uns zu helfen und dass wir wachsen in unserer persönlichen Beziehung mit ihm. Ja, also von seinem Herzen zu unserem Herzen. Und lest mal den ganzen Philipperbrief durch. Da sind viele praktische Hinweise, eben dass wir eben auch ja, Schwierigkeiten erfahren als Christen, aber wir eben die Hoffnung in Jesus haben. Und leider haben das viele Menschen nicht, Menschen, die Christus ablehnen. Und das ist schade, das muss nicht so sein. Aber die Bibel sagt uns, dass es so ist. Und ja, der Philipperbrief ist ein sehr, sehr ermutigender Brief von Paulus. Und ja, lest mal alle Briefe durch von Paulus und lasst euch ins Herz sprechen, was es nun bedeutet, ja, in Jesus Christus zu sein und unsere Identität in Christus wahrzunehmen und in und durch Jesus Christus zu wachsen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort aus dem Philipperbrief. was es bedeutet, in Jesus Christus zu sein. Es ist eine Herzensangelegenheit von deinem Herzen zu unserem Herzen. Und du wirst uns nie in die Irre führen. Du hilfst uns und du sorgst dich um uns. Wichtig ist, dass wir als reuige Sünder zu dir kommen, uns dir unterordnen und dass wir zeitlebens, dass wir ständig, dass wir mit allen Dingen, die uns beschäftigen, zu dir kommen. Ob wir nun Dank sagen, dankbar sind, auch wenn wir undankbar sind, wenn wir Sorgen, Kummer, Probleme haben, Schwierigkeiten, gar nicht mehr weiter wissen. Das ist der wichtigste Moment, zu dir zu kommen. Und du änderst dich nicht. Du bist derselbe. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.